Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 942, an Schiller. Eben war ich im Begriff anzufragen, wie es Ihnen gehe, denn bei diesem langen Auseinandersein wird es einem doch zuletzt wunderlich. Heute habe ich zum ersten Mal Madame de Stael bei mir gesehen. Es bleibt immer dieselbe Empfindung. Sie geriert sich mit aller Artigkeit noch immer grob genug als Reisende zu den Hyperboreern, deren kapitale alte Fichten und Eichen, deren Eisen und Bernstein sich noch so ganz wohl in Nutz und Putz verwenden ließen. Indessen nötigt sie einen doch, die alten Teppiche als Gastgeschenk und die verrosteten Waffen zur Verteidigung hervorzuholen. Gestern habe ich Müller gesehen. Wahrscheinlich wird er heute wiederkommen. Ich werde Ihren Gruß ausrichten. Er ist über das Weimarische Lazarett freilich betroffen, denn es muss recht übel aussehen, wenn der Herzog selbst auf dem Zimmer bleibt. Bei allen diesen Unbilden habe ich den Trost, dass Ihre Arbeit nicht ganz unterbrochen worden, denn das ist das Einzige von dem, was ich übersehe, das unersetzlich wäre. Das Wenige, was ich zu tun habe, kann noch allenfalls unterbleiben. Halten Sie sich ja stille, bis Sie wieder zur völligen Tätigkeit gelangen. Wegen Müllers hören Sie morgen bei Zeiten etwas. Das Schönste, lebe wohl. Weimar am 23. Januar 1804. Auch die neue Literaturzeitung schicke vielleicht noch heute Abend. G.